Шац, аллилуйя. Спасибо тебе, дорогая. Знаешь, ангел сказал, я возвещаю вам великую радость. Weißt du, der Engel hat gesagt, ich verkünde euch eine große Botschaft, eine frohe Botschaft. Великую. Also eine große Botschaft. Великую. Oder? Eine große, mächtige. Ай-яй-яй, мächtige. Also mächtige Botschaft. Amen. Велик, ангел сказал. Das hat der Engel selbst gesagt. Знаешь, если это сказала тетя Дуся из соседнего подъезда. Weißt du, wenn eine Frau Müller von deinem, als deine Nachbarin das gesagt hätte? Скажет великая, это не значит, что великая. Und hätte sagen können, das ist irgendeine große Botschaft. А когда ангел сказал. Aber wenn es ein Engel sagt. Это что-то значит. Dann ist es, dann hat es was zu bedeuten. Но пастухи не осознали эту радость. Aber die Hirten haben diese Freude nicht ganz erkannt. Да, потому что не написано, что они возрадовались. Es steht auch nicht geschrieben, dass sie sich gefreut haben. Написано, что они пошли и посмотрели. Es steht geschrieben, dass sie gingen und haben sich das Baby angesehen. Они друг другу сказали, пойдем посмотрим. Die haben einfach einander gesagt, komm, lass uns mal schauen. Я, честно говоря, их не понимаю вообще. Also ehrlich gesagt, ich kapiere nicht, was die so они увидели такой gemacht хор. Haben. Die haben so einen Chor gesehen. Ангела! Von den Engeln. Никто в жизни такое не видел. Keine im Leben hat sowas schon gesehen gehabt. И они говорят такие. Und sie sagen so zueinander. Пойдем посмотрим. Ach, komm, lass uns gehen und das mal ansehen. Волхвы притопали аж там не знаю за сколько километров. Und die Weisen sind tausende von Kilometern gelaufen. Не видели ни одного ангела. Die haben keinen einzigen Engel gesehen. Но написано, что когда они увидели звезду. Aber steht geschrieben, als sie den Stern gesehen haben. Они возрадовались радостью весьма великою. Und sie haben eine riesen Freude gehabt und скажи, bekommen. Скажи, весьма. Sag mit mir, also eine große Freude. Великую. Eine große. Эй, есть разница в реакции, правда? Es gibt ja einen Unterschied zwischen diesen Reaktionen, мне кажется, oder? Всегда есть два типа этих реакций. Ich denke, es gibt immer solche zwei Reaktionen. Некоторые люди. Arten. Вот так, пойдем посмотрим. Manche Menschen, lass uns mal schauen. А другие, которые вообще издалека. Und die anderen, die von weit kommen. Вау, это великая радость. Und sie sagen, wow, was für eine Freude. Я знаю, что мы здесь собрались. Ich weiß, dass wir hier versammelt haben. Которые почитают Господа. Die den Herrn ehren, nicht wahr? Давай Amen. Ему воздадим большую славу. Lass uns ihm eine große Ehre geben. Больше, больше, больше, больше. Аллилуйя. Аллилуйя. Я бы еще полчаса хлопал, честно говоря. Also ich würde ehrlich gesagt noch halbe Stunde klatschen. Я бы еще здесь сделал танец, но он будет слишком дикий. Ich würde hier auch gerne hier tanzen, aber es wird zu wild aussehen. Он будет слишком дикий, вы разбежитесь, поэтому also я не буду это делать. Also бестыдно на хаузе рennen. Меня Иисус радует. Sind, weil Jesus mich total erfreut. Ой, как радует, ой, как радует. Erfreut mich total. И никакие люди не помешают моей радости. Und kein Mensch der Welt kann meine Freude mir stehlen. Никакой бес мне не помешает. Und kein Dämon wird mich stören dabei. Никакой микрофон не помешает мне радоваться. Und kein Mikro wird mich stören dabei, Halleluja. Mich zu freuen. Halleluja. Ай, Господь, спасибо, ты лучший. Danke dir, Herr, du bist der Beste. Amen, amen, amen. Amen. И инфляция нам не помешает тоже радоваться. Und die Inflation wird uns auch nicht dabei hindern. Тем более, вы такие красивые, видно, что у вас есть. Und man sieht, dass ihr alle wunderbar aussieht. Man sieht, dass ihr was in der Tasche habt. Also alles, was man so braucht. Многие, как пастухи, вот младенец такой, младенец лежит такой. Und manche verhalten sich so wie die Hirten, die sagen, das Baby liegt da, mm, naja. Как мило. Ой. Oh, was für ein Süßeler. Пошли домой, гусь ждет, гусь ждет. Komm, lass uns nach Hause gehen, die Gans wartet auf uns. Гусь ждет. Вот так сегодня многие отпразднуют свое Рождество. So werden heute manche auch ihr Heiligabend feiern. У них есть радость, да. Natürlich haben sie eine Freude. Подарки есть. Sie haben Geschenke. Елка есть. Sie haben einen Weihnachtsbaum. И гусь, наверное, с яблоками. Und vielleicht eine Gans mit den Äpfeln. Но это не великая радость. Aber das ist keine große Freude. Это не великая. Das ist keine große Freude. У меня сегодня нету елки дома. Ich habe heute keinen Weihnachtsbaum daheim. Мы в этот раз не стали париться. Also dieses Mal haben wir uns keinen Stress gemacht. Да. Подарки не уверен, не знаю, но наверное будут. Also Geschenke bin ich mir nicht so ganz sicher, aber ich denke, die werden schon da sein. Наверное. Also höchstwahrscheinlich. Наверное будут. Wahrscheinlich werden wir гусь, welche haben. Гусь, не знаю, гусь, не знаю. Ganz keine Ahnung. Наверное не будет. Надоел wahrscheinlich нам нicht гусь. Geben. Но. Aber великая радость. Aber eine große, mächtige Freude. Потому что есть именинник. Denn es gibt ein Geburtstagskind. Великий именинник. Es gibt einen großen Виновник этого праздника. Also der Schuldner von diesem Fest. И он рядом, он здесь. Und er ist da, er ist nah, er ist hier. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаешь, как радостно, когда он есть. Weißt du, wie was für eine große Freude das ist, wenn man weiß, dass er da ist. И для нас Иисус должен быть в тысячу раз реальней, чем эти елки, подарки, Деда Мороза и вся остальная фигня. Also für uns soll Jesus tausendmal mehr Freude bringen als all diese Weihnachtsbäume oder Essen oder was auch immer. Это мой греческий язык, извиняюсь за выражение. Das ist meine griechische Sprache. Никто не услышал. Keiner hat das gehört. Okay, ist gut. Для нас Иисус должен быть в тысячу раз реальней. Also Jesus soll für uns tausendmal realer sein als alles andere. Он реальней для меня, чем вы здесь. Er ist sogar realer für mich als ihr alle hier, die hier sitzt. Halleluja. Тайна благочестия. Also das Geheimnis von der Frömmigkeit. Мы читаем здесь. Das lesen wir hier. Бог явился во плоти. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Ребята, вы Meine сидите, Lieben, вы сидите хорошо? Sitzt ihr gut? Держитесь. Also bitte haltet euch fest. За столе. Bitte haltet euch am Stuhl fest. Бог. Gott явился. Ist geoffenbart worden во плоти. Im Fleisch. Точка. Punkt. Бог. Gott, не человек, nicht ein Mensch, Бог, sondern Gott явился, ist uns geoffenbart worden im Fleisch. Hey, hast du das gehört? Бог, Gott selbst явился, ist uns geoffenbart worden im Fleisch. И апостол Павел говорит, это великая тайна. Und Apostel Paulus spricht davon, dass es ein großes Geheimnis Велика. Ist. Ein Riesengeheimnis ist. И он говорит, беспрекословно. Und sagt, widerspruchslos. Там, по-моему, по-немецки тоже написано, да? Muss ich mal sehen. Da gibt es gerechtfertigt. Беспрекословно. Das ist widerspruchslos. Он говорит, вообще нет сомнений. Sagt, absolut zweifellos. Великая тайна. Das ist ein großes Geheimnis. Это великая тайна. Das ist ein Riesengeheimnis. Бог явился. Gott ist, hat sich gezeigt. Знаешь, там есть еще другая тайна, про нее мы расскажем в следующее воскресенье. Weißt, es gibt noch ein Geheimnis, wir sprechen darüber nächsten Sonntag. Тайна беззакония. Das Geheimnis von Gesetzlosigkeit. Да, в Библии вообще много тайн, кстати. In der Bibel sind übrigens viele Geheimnisse versteckt. Ja, вот эти две самые главные. Aber das sind zwei die wichtigsten. Но вот то, что я сейчас сказал, тайна беззакония. Aber das, was ich jetzt gesagt habe, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Она не великая. Die ist nicht groß. Die ist nicht groß. Великая тайна, что Бог явился. Das große Geheimnis, dass Gott sich geoffenbart hat. Потом дьявол это скопировал, и он сделает там еще одну тайну. Dann hat der Teufel das kopiert und hat das praktisch daraus ein neues Geheimnis gebastelt. И антихрист придет. Und dann kommt ein Antichrist. Во плоти тоже. Er kommt auch im Fleisch. И у него похожая схема будет. Und er wird eine ähnliche Schema haben. Но это не великая тайна. Aber das ist kein großes Geheimnis. Эту тайну мы уже видели, знаем, слышали. Dieses Geheimnis haben wir schon gehört, das haben wir schon gesehen. Никто как Иисус. Niemand wie Jesus. Моя тема сегодня называется «Никто как Иисус». Mein Thema heißt heute «Niemand ist so wie Jesus». Никто как Иисус. Niemand сегодня ist so немало wie Jesus. Людей пытаются оспорить. Heute versuchen nur wenige Menschen das, viele versuchen das zu widerlegen. Sie versuchen zu widerlegen die Exklusivität von Jesus. Ja, 4:12. Aber Apostelgeschichte 4, der Vers 12 sagt uns aus, нет другого имени под небом. Denn es gibt keinen anderen Namen unter dem данного Himmel, человеком, dem Menschen, das dem Menschen gegeben worden которым ist, надлежало бы нам indem wir gerettet werden können und sollen. Amen. Amen. Скажи громко, Amen. Sag mit mir laut Amen. Знаешь, в Берлине отреставрировали городской замок. Weißt du, in Berlin wurde ein Stadtschloss restauriert. Да, и там наверху на купол. Und dort oben auf der Kuppel стоят надписи, две такие из Библии. Stehen zwei Aufschriften von aus der Bibel heraus. Одна сверху идет такая надпись. Eine. Перед именем Иисуса преклонится всякое колено земных, небесных и преисподних. Also vor dem Namen Jesu wird jeder sich beugen, ob das himmlisch ist oder unten ist oder irdisch. И другое, нет другого имени под небом. Und das andere, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel. Надлежало бы нам спастись. Durch das wir ein Heil bekommen. Знаешь, эти слова из Библии там прям в Берлине, в центре городской дворец. Weißt du, genau dort in Berlin im Zentrum stehen diese zwei Aufschriften. И бесам это очень не нравится. Und die Dämonen haben keinen Spaß dabei. Потому что это напоминает им о их вечной гибели. Denn das erinnert sie immer über ihr ewiges Unheil. Но знаешь что? Некоторым политикам в Берлине это не нравится. Aber weißt du, auch manche Politiker mögen das nicht. В нашей стране. In unserem Land. Есть такая министерша культуры. Es gibt so eine Kulturministerin. Я ее фамилию даже называть не буду. Ich werde nicht einmal ihren Namen jetzt Она недостойна einen... того, чтобы ее называли в церкви. Sie ist nicht einmal würdig, dass man sie in der Gemeinde benennt. Но она хочет бороться с этой надписью. Aber sie möchte gegen diese Aufschrift sogar kämpfen. Прикинь, в нашей стране есть политики, которым не нравится Иисус. Also stell dir vor, es gibt Politiker in unserem Land, die Jesus nicht mögen. А мне нравится Иисус. Aber mir gefällt Jesus. И мне не нравятся такие политики. Und mir gefallen solche Politiker nicht. Я надеюсь, мы это запомним до следующих выборов. Ich hoffe, wir merken uns das bis zur nächsten Wahl. Amen. Amen. Многим миллионам бюргеров это тоже. Und vielen Millionen Bürger gefällt es auch nicht. Да. И они тоже хотят, чтобы имя Иисуса было выше всякого имени. Beziehungsweise es gefällt ihnen und sie wollen, dass der Name Jesus über alle anderen Namen steht. Но абсолютно не важно, кому нравится и кому не нравится. Aber es ist absolut unwichtig, wem das gefällt oder nicht gefällt. Имя Иисуса остается всегда выше всякого. Denn der Name Jesus bleibt trotz allem höher als alle anderen Namen. И оно останется таким всю вечность. Und es wird alle Ewigkeit auch so sein. Почему? Потому что Бог превознес его. Weil Gott ihn erhoben hat. Не люди. Er hat ihn erhöht, nicht die Menschen, sondern Gott selbst hat das getan. Und diese Ministerin wird irgendwann einmal abdanken, ohne Zweifel. Und ihr Name wird bald vergessen werden. So wie auch alle anderen Namen, die versucht haben, gegen Jesus zu kämpfen, die versucht haben, alles besser zu wissen und haben sich gegen den Himmel aufgelehnt. Ich habe eins mal so ein Plakat gesehen. Da waren nur zwei Strophen. Было, zwei мертв. Zeilen. Бог, не, Бог Gott, умер. Gott ist tot. Бог умер, точка, Ницше. Und Punkt Nietzsche. И внизу вторая строчка. Und unten steht eine zweite Zeile. Ницше умер, точка. Nietzsche ist gestorben. Punkt. Бог. Gott. Знаешь, Бог похоронит всех тех, кто его хоронили. Weißt du, Gott wird alle begraben, die ihn versucht haben zu begraben. Amen. Amen. Всегда. Das ist immer so. И Бог поругаем не бывает. Und Gott kann niemals beschämt werden. Amen. Наш Господь Amen. Абсолютно экстравагантный. Unser Herr ist absolut extravagant. И нам нельзя этого стесняться. Und wir dürfen uns nicht dessen schämen. Я счастлив, что я служу самой великой личности в истории. Ich bin so stolz darauf, dass ich der größten Persönlichkeit in der Geschichte auf Но der ganzen так, как Welt много diene. Людей этого не понимают, нам нужно это объяснять. Aber da es so viele Menschen das nicht begreifen, müssen wir das auch erklären den И Menschen. Нам нужно уметь это объяснять. Und wir müssen fähig sein, das auch zu erklären. Почему только Иисус? Wieso nur Jesus? Ведь есть еще другие основатели религии. Denn es gibt auch andere Gründer der Religionen. Почему только его имя? Wieso nur sein Name? Есть же еще Будда, Магомед, es Ленин. Es gibt doch Mohammed, es gibt Buddha. Да. Oder noch jemand. Для кого-то тоже Бог. А есть еще боги Индии, там миллионы. Und es gibt Millionen von den Göttern aus Indien. И, друзья, мы будем сталкиваться с этими вопросами. Und meine Freunde, wir werden solche Fragen bekommen. Все больше и больше и больше. Es wird mehr und mehr davon sein. И для этого нам нужны инструменты в руках. Und dafür brauchen wir Werkzeuge in unseren Händen. Я хочу вам дать конкретный список фактов. Und ich möchte euch eine konkrete Liste von Tatsachen geben. Почему Иисус? Jesus. Никто как он. Wieso ist Jesus? Wieso ist niemand Почему? Wie Jesus? Никто как он. Wieso ist niemand wie Jesus? На мой взгляд, это абсолютные факты. Also meiner Meinung nach, also ist es in das absolute Tatsachen. Я вчера составил небольшой список для вас. Ich habe gestern eine kleine Liste so aufgestellt. Почему только Иисус? Wieso nur Jesus? По многим причинам. Aus vielen Gründen. Давай без эмоций просто перечислим голые факты. Lass uns mal emotionslos eher einfach nur so nackte Tatsachen aufzählen. Я постараюсь без эмоций. Ich versuche es emotionslos может zu sagen. Может быть, может быть. Vielleicht. Первое, никто не родился как Иисус. Das erste, keiner ist so auf die Welt gekommen wie Jesus. Он родился от девы. Er ist von einer Jungfrau geboren worden. Er wurde befruchtet von dem Heiligen Geist. Es gibt keinen so Скажи, wie er. Никого. Sag mit mir niemanden. Никого. Niemanden. Никого. Es gibt niemanden so wie er. Второе, день рождения Иисуса – это эксклюзив. Das zweite, Geburtstag von Jesus ist exklusiv. Абсолютный. Absolut. Его рождение, его дата рождения изменила всю историю человечества. Das Datum, also sein Geburtsdatum, hat die ganze Menschheit verändert. Ты сейчас сидишь в 2022 году в Нюрнберге. Du sitzt jetzt hier 22 in Nürnberg. После Рождества Христова. Du sitzt bei, wegen Weihnachten hier, von Jesus, Geburtstag von Jesus Christus. Есть, конечно, в Китае другое летоисчисление, есть в Персии, в Иране. Natürlich gibt es andere Kalender in Iran, in China und so в weiter. В Индии есть тоже свой календарь. Indien hat auch ihr eigenes Kalender. Но, честно говоря, это никого не интересует. Aber ehrlich gesagt, das interessiert ja niemand. Это вот единственное, что интересует мир, это 2022 год. Das Einzige, was die Welt überhaupt interessiert, ist das Jahr 2022. Почему? Aus welchem Grund? Weil Jesus geboren ist und er hat diese Null aufgesetzt. Amen. Amen. Und diesen Geburtstag kennt jeder auf der ganzen Welt. Vorgestern wurde von einer Buddhistin gratuliert. Buddhistka. Von einer Buddhistin. Und ich denke, hey, super, ich gratuliere dir auch. Вчера поздравил меня мусульманин. Gestern wurde ich von einem Muslim gratuliert. Ja, молодец, und я тебя тоже поздравляю. Du bist super, ich gratuliere dir auch. Ja, все поздравляю с Рождеством Христовым. Also alle gratulieren zu Weihnachten, zu Geburt von Jesus Christus. Это день рождения, он везде известный. Und dieser Geburtstag ist überall bekannt. Я смотрю, даже люди счастливее становятся, вроде как, да? Und ich sehe, dass die Menschen irgendwie glücklicher werden, этот oder? День делает счастливыми. Dieser Tag macht die Menschen glücklicher. Эй, аллилуйя. Halleluja. Мы помним, все помнят этот день. Und jeder kann sich an diesen Tag erinnern. Вот есть день моей свадьбы. Also es gibt meinen Hochzeitstag. Я его стараюсь не забывать. Ich versuche ihn nicht zu vergessen. Стараюсь, бывает, уже 32-й год. Also das ist ja schon das Jahr 32. Но иногда забываю, представляешь. Aber manchmal, stell dir vor, vergesse ich das trotzdem. Есть такой грешок у меня. Also ich habe so eine kleine Sünde. Но день рождения Иисуса я еще ни разу не забыл. Aber Geburtstag von Jesus Christus habe ich noch nie vergessen. Ни разу, вот, представляешь. Noch kein einziges Mal, stell dir vor. Даже если бы меня отшибла память. Weißt du, wenn ich auch mein Gedächtnis verloren hätte. Осталось только посмотреть кругом, и все понятно. Es ist dann nur übrig geblieben, dass man einfach um sich herum schaut, dann ist alles okay. Все also man, dann ist alles verständlich. Also alle sind unterschiedlich. Aber ich feiere nicht, weil alle es feiern. Без Иисуса я не имел бы счастья. Denn ohne Jesus hätte ich kein Glück gehabt. Не было бы счастья. Ich hätte kein Glück. Не было бы благословения. Ich hätte keine Segnung bekommen. Это мой личный праздник. Das ist mein persönliches Fest. Это мой праздник радости. Das ist für mich ein Fest der Freude. Праздник не просто радости, а веселья. Das ist nicht nur einfach so eine Art Fest der Freude, sondern ich jubile Amen, dabei. Amen, Amen. Но еще Amen. Для меня это праздник любви. Aber noch ist das für mich ein Fest der Liebe. Праздник любви. Das ist ein Fest der Liebe. Не его любви ко мне. Nicht seine Liebe zu mir, а моей любви к нему. Sondern meine Liebe zu ihm. Ой, какой Господь классный. Der Herr ist so wunderbar, nicht wahr? И это праздник любви. Und dieses Fest der Liebe. Я знаю, что ясли были просто стартом. Ich weiß, dass dieses Kinderbettchen oder diese Krippe war einfach der Beginn. Да, это было только начало. Das war nur der Beginn. А потом была жизнь. Dann gab es ein Leben. Самая красивая жизнь. Das allerschönste Leben. Самое красивое и достойное. Das allerschönste und das allerwürdigste Leben. 33 года. 33 Jahre lang. Он прекраснейший из сынов человеческих. Er ist der wunderbarste von den Söhnen überhaupt von allen Söhnen. Потом была смерть. Und dann gab es Tod. Это не была просто смерть. Das war nicht nur einfach ein Tod. Okay. Okay. Он любил тебя и меня. Er hat dich und mich geliebt. И поэтому он пошел на крест. Und deswegen ging er ans Kreuz. И поэтому Рождество не только праздник радости. Deswegen ist Weihnachten nicht nur einfach ein Fest der Freude, праздник любви, sondern auch der Fest der Liebe, который он имеет к тебе, was er zu dir empfindet. И Господь, он дал свою жизнь за нас. Der Herr hat sein Leben für uns hingegeben. И спасает не родившийся Иисус, а умерший Иисус. Und retten tut uns nicht der geborene Jesus, sondern der gestorbene Jesus. Распятый Иисус. Der gekreuzigte Jesus. Не Вифлеем нас спасает. Nicht Bethlehem rettet uns, а Голгофа нас sondern спасает. Golgatha rettet uns. Amen. Amen. И об этом нам надо всегда помнить. Und wir müssen das immer im Gedächtnis behalten. Когда ты смотришь на ясли, wenn du auf die Krippe schaust, и видишь младенца на руках у счастливой мамы, und siehst das Baby in den Armen von einer glücklichen Mama, Ты должен увидеть сзади еще крест. Du musst auch hinten noch das Kreuz sehen. Где висит обезображенный человек. Wo ein entstellter Mensch hängt. Так что его даже узнать нельзя. So dass man ihn nicht mehr erkennen kann. А у креста Und am Kreuz сидит женщина. Sitzt eine Frau. И у нее уже нету слез, потому что она их все выплакала. Und sie hat keine Tränen mehr übrig, weil sie alle schon rausgeweint hat. Это та самая Мария. Das ist dieselbe Maria, которая смотрит на Иисуса у себя у груди. Die ihren Jesus an ihrer Brust ansieht. Счастливая девочка. Ein glückliches Mädchen. Да, говорят, 15 лет было. Man sagt, die war 15 Jahre alt, когда родился Иисус. Als Jesus zur Welt kam. Через 33 года. Nach 33 Jahren. Она у креста. Steht sie am Kreuz. И это оружие прошло ей душу, написано. Und es steht geschrieben, dass diese Waffe durch ihre Seele durchdrang. И когда мы празднуем Рождество, мы не забываем про крест. Und wenn wir Weihnachten feiern, dann vergessen wir nicht das Kreuz. Хотя людям гораздо приятнее вид младенца, чем вид распятого Христа. Obwohl den Menschen viel angenehmer ist die Sicht auf ein Baby, auf ein glückliches Baby, als auf einen gekreuzigten Jesus. Так комфортнее, правда? So ist es komfortabler, nicht wahr? Чем в Страстную пятницу, лучше на Рождество. Also es ist besser, Weihnachten zu feiern als Oster. Но апостол Павел Ostern. Говорит, мы проповедуем Христа распятого. Aber Apostel Paulus sagt, wir predigen den Jesus, den Gekreuzigten. Для иудеев соблазн, да. Der ist ja für Juden ist eine Torheit. Для эллинов безумие. Und für die Heiden ist er eine Torheit. Так оно и осталось Unverständlichkeit. Und das ist bis heute geblieben. Но для многих миллионов людей он стал любовью нашей жизни. Aber für viele Millionen Menschen ist er zur Liebe ihres Amen. Lebens geworden. Halleluja. Halleluja. Он стал самым прекрасным. Er wurde der Wunderbarste in unserem И Leben. Второе, никто не умер, как Иисус. Und das Zweite, niemand ist so gestorben wie Jesus. Никто. Niemand. Потому что он имел власть отдать свою жизнь. Denn er hatte die Vollmacht, sein Leben hinzugeben. Он хотел ее отдать, и он ее отдал. Er hat gewollt, sein Leben hinzugeben, und er hat es auch getan. И он же имел власть взять ее опять назад. Und er hat auch dieselbe Vollmacht gehabt und Macht, sie wieder zurückzunehmen. Иисус умер, потому что он этого хотел. Und Jesus starb, weil er das gewollt hat. И только Иисус умер за меня. Und nur Jesus starb für mich. Слышишь, Будда не умирал за тебя. Hörst du, Buddha ist nicht für dich gestorben. Магомед не умирал за тебя. Mohammed ist nicht für dich gestorben. Все остальные никто не умирали за тебя. Und alle übrigen, keiner starb für dich. Только Иисус умер за нас. Nur Jesus starb für uns. Никто из этих четырех мировых религий не умирал за нас. Никто. Keine von diesen vier Weltreligionen starb für uns. Только Иисус. Nur Jesus. Поэтому никто как Иисус. Deswegen ist niemand wie Jesus. И раз он умер за меня. Und weil er eben für mich gestorben ist, когда я был грешником, als ich noch Sünder war, это праздник великой любви. Ist das Fest der großen Liebe. И опять же, никто как Иисус. Und wieder, Jesus ist niemand, niemand ist wie Jesus. Потому что он доказал свою любовь. Weil er seine Liebe bewiesen hat. Нет другого, кто так бы возлюбил тебя. Es gibt keinen anderen, der dich so geliebt hat wie er. Он высшая любовь. Er ist die höchste Liebe überhaupt. Слышишь, а раз он высшая любовь, Hörst du? Und wenn er die höchste Liebe ist, если он высшая любовь, wenn er die höchste Liebe ist, то он равно Бог. Dann ist er gleich Gott. Потому что Бог есть любовь. Denn Gott ist Liebe. Ты слышишь этот аргумент, да? Hörst du diesen Argument? Раз он высшая любовь, wenn er die höchste Liebe überhaupt ist, а он высшая любовь, und er ist die höchste Liebe überhaupt, он отдал свою жизнь за нас, weil er sein Leben für uns hingegeben как hat, никто другой, als niemand anders. Поэтому он и есть Бог. Deswegen ist er auch Gott zugleich. А не человек просто. Und nicht ein Mensch, einfach ein Mensch. Четвертое. Das Вы слышите, да? Also viertes Argument. Первое, повторяю. Also никто не родился как Иисус. Also keiner ist so geboren, also auf die Welt gekommen wie Jesus. Второе, никто не умер как Иисус. Das zweite, keiner ist so gestorben wie Jesus. Третье, только Иисус высшая любовь. Und das dritte, nur Jesus ist die höchste Liebe. Записывай себе на подкорку. Bitte programmier das mal oder speichere das Четверка, in deinem четвертое, Verstand. Только Иисус воскрес из мертвых. Und das vierte, nur Jesus ist aus den Toten auferstanden. И не умер опять. Und starb nicht nochmal. Есть еще люди, которые воскрешали из мертвых, да? Ja, es gab Menschen, die aus den Toten auferweckt Но worden они умирали sind. Опять. Aber sie sind wieder gestorben. Иисус остался всегда живой. Aber Jesus ist für immer jetzt lebendig geblieben. Моисей, Будда, Ленин. Mose, Buddha. Даже Джон Леннон лежат в гробах. Sogar John Lennon, die liegen in ihren Gräber. Все лежат в своих гробах. Alle liegen in ihren Gräber. Гроб Иисуса пустой. Aber das Grab von Jesus ist leer. Amen. Amen. Ну, можно, конечно, сказать, ну и что, что пустой, его украли. Man kann natürlich auch widerlegen und sagen, na ja, was ist, wenn gestohlen ist, vielleicht Миллиарды. Na, dass es leer ist, vielleicht hat man gestohlen. Миллиарды людей верят, что не украли. Also Milliarden von Menschen glauben, dass er nicht gestohlen worden ist. Что он воскрес. Dass er auferstanden ist. Так что это опасно признавать миллиарды людей идиотами. Deswegen ist es ziemlich gefährlich, Milliarden von Menschen als Idioten abzustempeln. Пятое. Das fünfte. Пятое. Das fünfte Только Argument. Иисус вознесся на небеса. Но Иисус wurde emporgehoben in den Himmel. Моисей, Будда, Магомед остались на земле. Мозе, Мохаммед, Будда sind auf der Erde geblieben. Моисей, потому что это основатель иудаизма, вы знаете, да? Und Mose ist ja der Gründer von Juden. Все остались на земле. Alle sind auf der Erde geblieben. Их тела остались на земле. Und ihre Körper sind auch in der Erde geblieben. Только Иисус вознесся телесно на небеса. Но Иисус ist körperlich und geistlich und seelisch in den Himmel gekommen. Когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Er hat gesagt, wenn ich emporgehoben werde in den Himmel, werde ich alle zu mir ziehen. И он привлекает к себе всех. Und er zieht alle zu sich. Amen. Amen. И уже Давид, он сказал это, хотя Und schon David sagte das damals. Не знал Иисуса, он сказал: "Ты прекрасней всех сынов человеческих." Er hat damals ja Jesus nicht gekannt, aber er hat gesagt: "Du bist der wunderbarste von allen Söhnen." Есть еще много фактов, указывающих на уникальность Иисуса. Es gibt noch viele Fakten und Tatsachen, die auf die Einzigkeit von Jesus hinweisen. Например, куча пророчеств в Библии, которые рассказывают в деталях его рождения, жизни. Zum Beispiel eine Menge von Prophetien, die in Details sein Leben beschreiben, wie geboren wurde, wie er stirbt. Его власть прощать грехи, это уникально. Seine Vollmacht, die Sünden zu vergeben, ist einzigartig. Его власть исцелять больных. Und seine Vollmacht, die Kranken zu heilen, ist einzigartig. Oder Dämonen auszutreiben. Интересно, что по всему миру изгоняются бесы только именем Иисуса. Es ist interessant, dass nur durch Jesu Namen die Dämonen ausgetrieben werden. Оказывается, остальные имена не работают. So wie es aussieht, funktionieren alle anderen Namen nicht. Не работают. Sie funktionieren nicht. Но бесы слушают только имя Иисуса. Aber die Dämonen hören nur auf den Namen von Jesus. Это о чем-то нам говорит, правда? Und das spricht doch von etwas, oder? Это как раз то, о чем здесь было и сказано. Перед именем Иисуса преклонится всякое колено. Denn genau davon spricht ja halt ihr auch dieser Vers. Philipper 2,10, da. Philipper 2,10 steht, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie deren beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Небесных сперва. Zuerst heißt das im Himmel. То есть все ангелы поклонились ему. Das bedeutet, dass alle Engel ihn angebetet haben. Это то, что мы здесь читаем. Можем вернуть еще раз этот стих? Lass uns das nochmal Philipper 2,10 oder? На Bild Weihnachten там написано. Oder 4,12 Apostelgeschichten? Ah, там, где у нас написано, да, вот смотри. Здесь написано, показал себя ангелом. Der hat sich, den Engel gezeigt. Der hat sich den, von Engel gesehen. То есть ангелы, они признали его. Also die Engel haben ihn anerkannt. Он должен был показать себя ангелом. Er musste sich den Engel auch zeigen. Потому что самая главная реальность это не здесь на земле, а самая главная реальность это там на небесах. Denn die wichtigste Realität ist nicht hier, sondern im Himmel. Потому что земля управляется небом. Denn die Erde wird vom Himmel geleitet. И там есть миллиарды ангелов. Dort gibt es Milliarden von Engeln. Небесных существ, которые вот так одним кликом могут уничтожить просто сотни тысяч людей. Das sind himmlische Wesen, die nur durch einen Klick einfach die ganze Erde vernichten können. Они признали его. Und sie haben ihn anerkannt. Его имя Seinen выше, Namen. Выше всех ангелов. Und sein Name ist höher als alle Engel, die überhaupt Они признали его своим Господом. Sie haben ihn als ihren Herrn anerkannt. Своим Господом. Als ihren Herrn anerkannt. Дальше мы читаем, перед именем Иисуса преклонится всякое колено земных. Und weiter lesen wir, dass jeder sich knien wird vor Jesus. Здесь написано дальше, проповедан в народах. Auf Erden und wird, ja, und wird von den Völkern verkündigt. Проповедан в народах, принят верою в мире. Verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt und aufgenommen Всякое in der Herrlichkeit. Also jedes Knie von den irdischen Wesen wird sich beugen vor Он ihm. Был проповедан в народах и во всех народах его имя признают и Господь. Er wurde verkündet und gepredigt unter den ganzen Völkern. Почитают его Господа. Und sie ehren den Herrn. И последнее, и преисподних. Und das letzte unter der Erde. Колено преисподних. Also das Knie von denen, die unter der Erde sind, also von Dämonen. В любой точке мира они покоряются имени Иисуса. An jedem Weltende Unterliegen sie dem Jesus? Das spricht doch von etwas, oder? Lass uns noch mal aus Lukas 2 Verse ansehen. Also Lukas 2, die Verse 13 und 14. Da steht geschrieben, was wir heute schon gehört haben. Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, да? Und plötzlich war bei den Engeln die Menge. Okay. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: Слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Вот такая коротенькая песня у них была. Das war so ein kurzes Lied. Это была песня, которую они сами придумали. Das ist ein Lied, was sie sich selber ausgedacht haben. Ангелы. Engel. И они пели это все вместе, все вместе одним хором. Und die haben das gemeinsam im Chor gesungen. Они настоящие поклонники. Sie sind echte Anbeter. Они влюбленные в Иисуса. Sie sind verliebt in Jesus. Okay? И они, okay? Смотри, они не пели. О, Танненбаум, о, Танненбаум. Und hör zu, also sie haben ja nicht gesungen, o Tannenbaum, o Tannenbaum. Я думаю, вот ангелы сегодня будут заходить в некоторые дома. Ich denke, dass Engel in manche Häuser heute reingehen werden. Некоторые квартиры. In manche Wohnungen. Когда они услышат, что там поют такую песню. Und wenn sie hören werden, was da für ein Lied gesungen wird. В немецких семьях. Zum Beispiel in deutschen Familien. О, Танненбаум, о, Танненбаум. Еще в хоровод там какой-нибудь такой. Und man macht vielleicht dort gemeinsame Ангелы, Tänze. Они будут так говорить друг другу: Слушай, чего они такие тупые? Dann werden vielleicht die Engel zueinander sagen: Wieso sind sie so unverständig? Как можно петь на Рождество про дерево? Wie kann man am Weihnachten über ein Holz oder über einen Baum singen? Они будут раздражены. Sie werden wahrscheinlich gereizt sein. Nicht wahrscheinlich, ganz sicher. Sie werden ganz sicher gereizt sein. Они уйдут оттуда. Und sie werden dort weggehen. Они уйдут в лучшем случае. Also im besten Falle gehen sie weg, um nicht etwas zu machen, nicht etwas Gutes zu machen. Sie werden dorthin gehen, wo die Menschen zu ihm schreien, wo die Menschen zu ihm singen und sich auf ihn freuen. Иисуса прославляют. Wo sie Jesus preisen in den Liedern. Я тоже удивляюсь, как можно петь на Рождество про какое-то дерево. Ich wundere mich jedes Mal, wie man zu Weihnachten über irgendeinen Baum singen kann. Наверное, сердца деревянные просто. Vielleicht sind die Herzen so verholzt oder versteinert. Что ангелы пели? Первая строчка. Слава вышних Богу! Was haben hier die Engel gesungen? In der ersten Strophe sagen sie: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe. Это их первое, что они всегда говорят. Слава Богу! Das ist das Erste, was sie überhaupt immer sagen, ist: Gott sei die Ehre. Они всегда на небесах постоянно, 24 часа в сутки идет поклонение. Denn im Himmel läuft 24 Stunden Lobpreis. Вторая строчка. На земле мир. Die zweite Strophe heißt Friede auf Erden. Ну, сегодня может это звучать очень странно, да? Heute klingt das ein wenig seltsam, nicht может wahr? Может даже раздражать кого-то. Manche werden sogar davon gereizt. Но ангелы не ошибались. Aber die Engel haben sich nicht geirrt. Они точно знали, какие мы люди. Die wussten ganz genau, was wir für Menschen sind. И они знали, что у людей на земле мир невозможен. Und sie wussten, dass bei den Menschen auf der Erde Frieden unmöglich ist. Есть князь мира. Es gibt einen Fürst der Welt. Физического мира. Von einer physischen Welt. И Библия говорит, это Сатана. Und die Bibel spricht davon, dass es der Satan ist. Он сказал Иисусу в пустыне. Und er sprach zu Jesus in der Wüste. Все царства земли преданы мне. Alle Reiche dieser Erde sind mir unterlegen. Sie gehören mir. Все. Hör zu, alle. Царство земли. Alle Reiche der Erde. Преданы мне, говорит Сатана. Sind mir unterliegen mir. И Иисус с этим не стал спорить. Und Jesus fing nicht dagegen zu diskutieren. Очевидно, что дьявол здесь не прикидывался. Es ist offenbar, dass der Satan hier nicht so getan hat, это als не ob. Был, это не был фарс. Das war nicht irgendeine Lüge. Он не стал с ним спорить. Очевидно, он был прав. Und es war offensichtlich, dass er recht hatte. Поэтому весь мир лежит во зле. Deswegen liegt die ganze Welt im Bösen. Так говорит тоже Писание. So spricht auch die Schrift davon. Даже не сомневайся. Du brauchst nicht einmal einen Zweifel haben. Весь мир. Die ganze Welt. Я объехал полмира, наверное. Ich bin schon wahrscheinlich halbe Welt durchgereist. И у меня есть устойчивое ощущение. Und ich habe so eine festes Gefühl. Что вторая половина тоже такая же, как я видел. Dass die zweite Hälfte genauso ist wie die erste, die ich gesehen habe. Везде. Überall. Есть тюрьмы. Es gibt überall Gefängnisse. Полиция. Es gibt überall Polizei. Насилие. Es gibt überall Gewalt. Грабеж. Raub. Убийства. Morde. Аборты. Abtreibungen. Просто посмотри. Для этого тебе не надо никуда ехать. Du kannst es einfach anschauen. Du brauchst dafür nicht irgendwo hinzufahren. Чтобы знать, что весь мир лежит во зле. Um zu erfahren, dass die ganze Welt im Bösen liegt. Нужно просто посмотреть в свое сердце. Sollte man einfach in sein Herz hineinschauen. Просто посмотреть честно в свое сердце. Einfach ehrlich in sein Herz hineinschauen. Какие мысли рождаются вот здесь? Welche Gedanken kommen hier vor? Какие желания иногда рождаются здесь? Welche Wünsche manchmal so aufkommen? И все. Und das war's. Все становится понятно. Und alles wird offensichtlich. Там начинается зло. Hier fängt, also dort fängt das Böse an. И граница между злом и добром не проходит между государствами. Und die Grenze zwischen Gut und Böse, die verläuft nicht zwischen den Reichen oder zwischen den Staaten. Она проходит, эта граница, вот здесь. Sie verläuft hier. Библия говорит, она у тебя в сердце. Die Bibel spricht davon, dass sie in deinem Herzen stattfindet. Во Второй мировой войну погибло 71 миллион человек. Aber im Zweiten Weltkrieg sind 70 Millionen Menschen umgekommen. И в большинстве эти люди погибли не от взрывов бомб. Und die meisten sind nicht von den Bombenanschlägen umgekommen. А от выстрелов из винтовок. Sondern aus den wegen den Schusswaffen. То есть один человек берет в прицел другого человека и стреляет. Das bedeutet, dass ein Mensch den anderen anzielt und ihn ermordet. Абсолютно осознанно. Absolut bewusst. Весь мир лежит во зле. Die ganze Welt liegt im Bösen. Люди злы. Die Menschen sind böse. Библия говорит, сердце человека испорчено крайне. Die Bibel spricht davon, dass das Herz eines Menschen absolut verdorben ist. То, что мы знаем, это зло в мире, это всего лишь верхушка айсберга, там еще куча другого. Das, was wir jetzt sehen auf der Welt, was so viel Böses passiert, es ist nur bloß die Spitze des Eisbergs. Сколько домашнего насилия. Aber wie viel Hausgewalt gibt es? Миллионы жертв. Millionen von Opfer. А сколько убитых в чреве матерей и детей? Und wie viel wurden abgetrieben Kinder, die ermordet worden sind im Leib der Mutter? Миллионы убитых младенцев. Millionen von den ermordeten Kindern. И слово аборт придумали, чтобы скрыть страшный грех. Und das Wort Abort oder Abtreibung hat man erfunden, um eine Sünde zu verdecken. Fakt, это убийство ребенка. Tatsache ist, dass es ein Mord an einem Kind ist. Если бы мама или вот женщина шла в клинику, also wenn zum Beispiel eine Frau oder eine Mutter in die Klinik geht, и сказала бы себе, я иду убивать ребенка, und würde zu sich selbst sagen, ich gehe und möchte mein Kind umbringen, наверное, она бы этого не сделала. Höchstwahrscheinlich würde sie das nicht tun. Но она идет, и она говорит, я делаю аборт. Aber sie geht und sagt, ich abortiere mein Kind. Я делаю прерывание беременности. Ich mache eine Unterbrechung der Schwangerschaft. Но она делает убийство. Aber sie vollbringt gerade einen Mord. И неважно, как мы это прикрываем, какими смоковными листьями. Und es ist unwichtig, mit welchen Dingen wir das Ganze verdecken wollen oder ja. Тогда о чем же пели ангелы? Harmlos machen wollen. Über was haben denn die Engel überhaupt gesungen? Если они говорили на земле мир, о чем же они пели? Wenn sie hier gesungen haben und sagten Frieden auf Erden, was haben sie damit gemeint? Друзья, по-еврейски это звучало так. Meine Freunde, auf Hebräisch klang es so. Шалом. Шалом. Шалом. Шалом. Ангелы говорили на земле шалом. Die Engel sprachen auf Erde Шалом. Иисус не приносит социальный мир. Jesus bringt nicht einen sozialen Frieden. Он не принес физический мир на землю. Er hat nicht diesen physischen Frieden nicht auf die Erde gebracht. Он приносит мир в отдельную жизнь. Sondern er bringt Frieden in ein jedes sein Leben. Это больше, чем отсутствие войны. Das ist höher oder größer als das Fehlen von einem Krieg. Это мир прямо в войне. Das ist genau der Frieden im Krieg. Это больше, чем душевный такой комфорт, такой das хороший. Mehr wie so ein seelischer Komfort, dass es dir alles passt und alles gut geht. А это мир, когда вокруг тебя вообще нету мира, и все внутри тебя тоже, может быть, орет. кричит. Das ist ein Frieden, was du in dir innen drin hast, obwohl außenrum alles schreit und alles nicht so aussieht danach. Но есть духовный глубокий мир. Aber es gibt einen tiefen geistlichen Frieden. И когда ты живешь этим миром, тогда тебе вообще ничего больше не нужно. Und wenn du in diesem Frieden lebst, dann brauchst du überhaupt nichts mehr. И ничего тебе не страшно. Und du hast vor nichts Angst. Потому что это шалом. Weil es Shalom ist. И Иисус, он князь шалома. Und Jesus ist der Fürst von Frieden. Он еще не князь этого физического мира. Er ist noch nicht der Fürst von diesem physischen Welt. Он будет князем этого мира, Aber он придет. Eins wird er der Fürst von dieser Welt sein. Написано, что какой-то ангел, какой-то один ангел свяжет сатану, и все будет опять. Es steht geschrieben, dass irgendein Engel den Satan zusammenbinden wird und es wird vorbei sein. Во второй раз, когда Иисус придет, он станет князем физического und, мира. Das zweite Mal, wenn Jesus wiederkommt, dann wird es Frieden geben. Но пока этот князь Шалома. Aber noch ist es der Fürst des Friedens. Он von Shalom. Er ist hier. Он во мне. Er ist in mir. Он в тебе, если ты его принял. Er ist in dir, wenn du ihn angenommen Живи hast. Им. Und lebe durch ihn. Живи всегда. Lebe immer so durch ihn. Третья строчка в песне ангелов. Also die dritte Strophe in dem Lied von Engel. В человеках благоволение. Unter den Menschen Wohlgefallen Gottes. Они отметили эту истину как что-то невероятное. Sie haben diese Wahrheit so vermerkt, als wäre es etwas Unglaubliches. Нам уже как-то вот приелось, может быть. Кажется, вот уже такое обыденное слышать, Бог любит тебя. Für uns klingt das so gewöhnlich und lapidar manchmal. Ja, Gott liebt dich. Такая заезженная фраза, мы часто ее бросаем, так человеку говорим. Das ist so eine Phrase, die immer wieder gesagt wird. А, Бог любит тебя, прощай, пока. Wenn wir einen Menschen sehen und sagen, hey, Gott liebt dich, auf Wiedersehen. Когда ангелы говорят. Aber wenn die Engel so sagen. Бог благоволит к людям. Gott hat unter den Menschen Wohlgefallen. Это что-то. Dann ist das etwas. Знаешь, у них огромный опыт. Работы с людьми. Weißt du, die haben einen riesen, also riesen Erfahrung mit der Arbeit mit den Menschen. Это миллионы, не знаю, сколько у них там жизней, которые они проконтролировали, следили, помогали, смотрели. Das sind Millionen von Menschenleben, die sie, wo sie aufgepasst haben, für sie gesorgt haben, kontrolliert haben. Понимаешь, да? Verstehst du mich? И они бы уже давно смели человеческую цивилизацию, если бы им было бы это возможно. Und sie hätten diese ganze Menschenzivilisation schon längst ausgelöscht, wenn es für sie möglich wäre oder erlaubt wäre. Для ангелов непонятна любовь Бога к этим людям. Denn für Engel ist diese Liebe zu den Menschen absolut unverständlich. Как можно любить этих тварей? Wie kann man diese Geschöpfe überhaupt lieben? Они убивают друг друга. Sie bringen einander um. Они друг друга насилуют. Sie misshandeln einander. Они младенцев убивают. Sie bringen ihre Babys um. Даже собственные матери. Sogar die eigenen Mütter bringen они ihre жестокие, Kinder um. Они жестокие, они злые, они неблагодарные. Sie sind grausam, sie sind undankbar. Как можно их любить, Бог? Wie kann man Gott sie überhaupt lieben? Этот вопрос был у многих-многих ангелов, я думаю. Ich denke, viele Engel hätten diese, haben diese Frage gehabt. Даже обезьяны, они, наверное, когда они слышат, что их считают предками людей, они, наверное, обижаются. Weißt du, ich denke, dass die Affen, wenn sie hören, dass man sie als Vorfahren von den Menschen hinstellt, dann beleidigen sie sich. Не-не-не, вот эти? Не, ни за что. Dann sagt er, diese? Nein, niemals. Я их предок, да ну. Ich, ihr Urahne oder ihr Vorfahre, niemals. Ты посмотри, как они напиваются, ты посмотри, как они, какие они глупые, а? Schau her, wie sie sich besaufen, schau mal hier, wie dumm sie sind. Курят, выделываются, что-то там. Die geben an, die rauchen. Мы такого не делаем, обезьяны говорят. Wir machen sowas nicht, wir sind ja Affen. Мы друг друга не убиваем. Wir bringen einander nicht um. Они бы очень обиделись. Also sie würden sich wahrscheinlich ziemlich beleidigen. Ангелы, они не понимали, почему Бог любит людей. Und die Engel haben nicht verstanden, warum Gott die Menschen überhaupt liebt. А Давид говорит, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его перед ангелами. Und wir lesen aus Psalm 8, die Verse 5 und 6, da sagte David, Was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. David говорит, немного ты умолил его перед ангелами. David hat hier gesagt, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als Engel. Совсем чуть-чуть. Nur ein wenig. Практически один в один, ангел-человек. Also praktisch fast auf eine Ebene, Engel und der Mensch. Он удивляется. Und er staunt darüber. И ангелы удивляются, они говорят: "Не-не, как это может быть?" Und die Engel staunen auch und sagen: "Wie kann sowas überhaupt sein?" Эти и diese, мы. Diese und wir. что-то не то. Etwas stimmt nicht. Они знают, что Бог святой. Sie wissen, dass Gott heilig ist. Они знают, что Бог даже в ангелах усматривает недостатки. Er weiß auch, dass Gott auch in den Engeln irgendwelche Mängel sieht. А что же он нашел в этих людях? Aber was hat er überhaupt an diesen Menschen gefunden? Знаешь, мы современные люди уже слишком себя переоценили. Weißt du, wir als moderne Menschen, wir überschätzen uns. У нас есть iPhone и Google. Wir haben iPhone, wir haben Google. Мы крутые. Wir sind einfach nur coole мы Menschen. Мы в шоколаде. Wir haben Schokoladenleben. В шоколаде. Wir haben Schokoladenleben. На самом деле мы не в шоколаде. In Wirklichkeit ist es kein Schokoladenleben. Мы в чем-то похожем, но это точно не шоколад. Wir sind in etwas Ähnlichem, aber das ist nicht die Schokolade. 2022 год это показывает четко и ясно. Also das Jahr 2022 zeigt das klar und deutlich. Поэтому ангелы, они смотрят на людей. Deswegen schauen sich die Engel die Menschen an und schauen sich Gott an und sehen eine unglaubliche Gnade und Barmherzigkeit Gottes zu den Menschen. И они орут людям и говорят: «Мы возвещаем вам великую радость, которая будет всем людям!» Und sie schreien zu den Menschen und sagen: «Wir verkündigen euch eine riesen oder eine mächtige Botschaft, die allen Menschen bekannt sein wird.» Они это орут. Sie schreien das raus, разбудить этих людей, этих чудных, um versuchen, damit die Menschen zu wecken. Друзья мои, ангелы оценивают эту радость гораздо больше, чем мы. Meine Freunde, die Engel schätzen diese Freude höher als wir Menschen. Они умнее в тысячу раз, чем мы. Sie sind klüger tausendmal als wir. Потому что у них опыта гораздо больше, чем у нас. Weil sie viel mehr Erfahrung haben als wir. И они говорят, это великая радость. Und sie sagen, das ist eine mächtige Botschaft. Eine mächtige Freude. Когда мы позволяем себе унывать. Wenn wir uns erlauben, niedergeschlagen zu sein. Будучи детьми Божьими. Obwohl wir Kinder Gottes sind. Мы что-то очень сильно не догоняем. Dann bedeutet das, dass wir etwas richtig falsch verstanden haben. Мы не понимаем еще, как велика милость Господа. Wir begreifen immer noch nicht, wie groß die Gnade Gottes zu uns ist. Сейчас мы будем поклоняться еще. Wir werden noch den Herrn jetzt anbeten. Время поклониться. Es ist an der Zeit, Gott anzubeten. Время Рождества. Es ist die Zeit für Weihnachten, Heiligabend. Das ist die Zeit, um Jesus anzubeten, als das die Weisen gemacht haben. Und eine Riesenfreude zu haben. Это не время, чтобы просто вот как-то так провести этот вечер красиво в кругу семьи. Das ist nicht die Zeit dafür, einfach nur schöne Zeit im Kreise der Freunde zu verbringen oder Happy Verwandten. Christmas, елки. Про подарки. Happy Christmas oder Tannenbäume oder Geschenke. И остается такой праздник без виновника праздника. Und dieses Fest wird einfach gefeiert ohne das Geburtstagskind. День рождения без именинника это фарс. Also Geburtstag ohne Geburtstagskind ist irgendwie komisch. Давайте отложим эти все штучки. Lass uns einfach diese ganzen Dinge weglassen. И сейчас придем к нему. Und jetzt kommen wir zu ihm. Без лицемерия. Ohne Heuchelei. Такой, как есть. So wie du bist. Приходи к Господу. Komm zum Herrn. Позволь ему заглянуть в твое сердце. Erlaube ihm, in dein Herz hineinzuschauen. Закрой свои глаза сейчас. Schließe bitte deine Augen jetzt. Почему бы не сегодня тебе познакомиться с Иисусом? Wieso ist das? Wieso kannst du heute eventuell, also vielleicht kannst du heute den Jesus kennenlernen? Чудесное время. Heute, es ist eine passende und eine wunderschöne Zeit dafür. Это шанс. Das ist eine Chance. Не упусти его. Und verpasse diese Chance nicht. Я приглашаю тебя сейчас встать перед Господом. Ich lade dich jetzt ein, vor dem Herrn aufzustehen. Давай мы встанем все вместе. Lass uns gemeinsam aufstehen. Подними свои руки Господу, пожалуйста. Stecke deine Hände zum Herrn. Драгоценный Господь Иисус. Unser wertvoller Herr Jesus Christus. Рожденный в яслях. Der in der Krippe geboren ist. И умерший на кресте. Der am Kreuz gestorben ist. Сегодня ты с нами. Heute bist du mit uns. Эммануил. Du bist Emmanuel. С нами Бог. Gott ist mit uns. Ты явился во плоти. Du bist gekommen im Fleisch. Оправдал себя в духе. Hast dich gerechtfertigt im Geiste. Показал себя ангелом. Und hast dich den Engel gezeigt. которые поклонились тебе. Die dich angebetet haben. Ты был проповедан в народах. Du wurdest verkündigt unter den Heiden. И тебя приняли верою в мире. Man hat dich im Glauben angenommen. И ты вознесся во славе. Und du wurdest aufgenommen in Herrlichkeit. И ждешь нас. Und wartest auf uns. Свою церковь. Deine Gemeinde. Тех людей, которых ты отделил от этого мира. Die Menschen, die du abgesondert hast von dieser Welt. Который обречен этот мир. Die, diese Welt, die verdammt ist, die verurteilt ist. Князем мира, князем лжи. Mit seinem Fürst der Erde, mit seinem Fürst der Lüge. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr, за эту новую реальность, für diese neue Realität, в которую ты заводишь своих людей, was du in dein, in deinen Menschen, Kindern, reingelegt hast. И что в нашем сердце есть факты. Und dass in unserem Herzen Tatsachen existieren. Нашей жизни есть факты, in unserem Leben gibt's Fakten, которые говорят, что ты эксклюзивный. Die davon sprechen, dass du exklusiv Никто, bist. Как ты. Niemand ist so wie du, И Jesus. Мы будем говорить об этом другим людям. Und wir werden den anderen Menschen davon sprechen. Неважно, как это будет восприниматься в es этом ist обществе. Unwichtig, wie das in dieser Gesellschaft aufgenommen которая wird. Требует какой-то непонятной толерантности. Die eine komische Toleranz fordert. Которая не видит единственного. Die den einzigen nicht sieht, умер за них. Der für sie gestorben ist. Спасибо тебе, Иисус, что мы это видим. Danke, Jesus, dass wir das sehen können. И мы любим, и мы почитаем тебя. Und wir lieben und wir ehren dich. Мы любим. Wir lieben dich. Скажи, мы любим. Sag mit mir, wir lieben и мы dich. Почитаем. Wir ehren dich, Herr. Мы почитаем. Wir ehren dich, Herr. Тебя, Господь. Dich, Herr. Ты главный. Du bist der Wichtigste. Никто, как ты. Niemand ist so wie du, Скажи, Herr. Никто, как ты. Niemand ist so wie du, Herr. Если ты еще не принял Иисуса Христа, Wenn du Jesus Christus noch nicht angenommen hast, скажи со мной эту молитву прямо сейчас. Sag mit mir jetzt dieses Gebet direkt jetzt. Остальные, кто уже принял Иисуса, могут помочь ему. Und die anderen, die schon Jesus angenommen haben, können einfach nachhelfen. Можешь по-немецки молиться или по-русски, как Du kannst удобнее. Russisch beten, Deutsch beten, wie du möchtest. Же Господь Иисус. Sag mit mir, Herr Jesus. Я сейчас здесь. Ich bin hier jetzt. Я слышал твое слово. Ich habe dein Wort gehört. Я верю этому слову. Und ich glaube an dein Wort. Что ты умер за мои грехи. Dass du für meine Sünden gestorben bist. Что ты воскрес для моего оправдания. Dass du auferstanden bist zu meiner Rechtfertigung. Пожалуйста, прости мне мои грехи. Ich bitte dich, dass du mir meine Sünden vergibst. Я приглашаю тебя. Ich lade dich ein. Стань моим Господом. Werde du mein Herr. Дай мне твой Святой Дух. Gib mir deinen Heiligen Geist. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. Что ты услышал мою молитву. Dass du mein Gebet gehört Прямо hast. Сейчас. Genau jetzt. Во имя Иисуса я молился. Im Namen Jesu habe ich gebetet. Amen. Amen. Если ты молился этой молитвой, Wenn du dieses Gebet gebetet hast, запомни ее. Если ты не молился, тогда молись дома еще раз. Dann bitte merke dir dieses Gebet, wenn nicht, kannst du zu Hause beten. Es ist Это ganz einfach. Просто, но не упусти этот шанс. Es ist ganz einfach, aber verpasse diese Chance nicht. Если ты молился, я поздравляю тебя. Wenn du gebetet hast, dann gratuliere ich dir. И я счастлив за тебя. Und ich bin sehr glücklich für С dich. С этого дня, дня рождения Иисуса. Denn ab diesem Tag, ab diesem Geburtstag von Jesus Christus, ты сам родился свыше. Bist du selbst von oben neu geboren. Давай воздадим Богу большую славу. Lass uns Gott große Ehre geben. О, Господь, спасибо тебе. Danke dir, Herr. Еще, давай больше.